Bitte helfen Sie mir. Der Podcasten. Hallo und herzlich willkommen zur 6. Ausgabe des Podcasten. Ich bin René und ich habe Post. Und zwar ging es in der 5. Ausgabe um ein Schreiben an die Zeitschrift SuperTV, die mehrere Autotests veröffentlicht hat. Und bei unterschiedlichen Fahrzeugen war jedes Mal das gleiche Fahrzeug zu sehen auf dem Bild mit demselben Kennzeichen. Und das habe ich zum Anlass genommen, das Unternehmen zu fragen, ob es denn nicht einfach mehrere Fahrzeuge illegalerweise mit einem Kfz-Kennzeichen angemeldet hat oder ob es da andere Hintergründe gibt, krimineller Natur von Seiten von BMW, die eben dazu führen, dass unterschiedliche Fahrzeugtypen dann doch dasselbe Fahrzeug sind. Ihr könnt das nochmal nachhören im letzten Podcast und die Antwort, denn die gab's, die gibt's heute und ja, die werde ich euch jetzt mal vorlesen. Jetzt will ich gerade mal gucken. Das Schreiben ging raus am. Moment. Angefragt habe ich am 28. Dezember. Und die Antwort kam schon am 30. Dezember. Ja. Sehr geehrter Herr Görlitz, vielen Dank für Ihren Brief vom 28.12.98. Alle Achtung, Sie sind ein wirklich aufmerksamer Leser. Ganz richtig haben Sie bemerkt, dass zwei eigentlich unterschiedliche Fahrzeuge das gleiche Nummernschild haben. Aber kein Grund zur Besorgnis. Unser Autotester hat in beiden Fällen das richtige Auto getestet. Der BMW 320d, der ihm für Testfahrten zur Verfügung stand, war farblich nur nicht so attraktiv wie der rote BMW 318i. Deshalb hat sich der Layouter wohl entschlossen, das Fahrzeug, immerhin mit einem Zeitabstand von fast 8 Monaten, noch einmal zu zeigen. Übrigens, mit gutem Recht, denn von vorn betrachtet sind beide Modelle, der 318i und der 320d, überhaupt nicht voneinander zu unterscheiden. Von hinten zeigt nur der Schriftzug, dass unter der Haube zwei unterschiedliche Motoren arbeiten. Dass wir sehr exakt arbeiten, sehen Sie an der unterschiedlichen Bewertung beider Fahrzeuge. Der 320d bekam ein halbes Lenkrad mehr wegen seiner durchzugsstärkeren und sparsameren Motors. Wir wünschen Ihnen weiterhin viel Spaß bei der Lektüre unserer Autotests. Mit freundlichen Grüßen und alles Gute für das Jahr 1999, Ilona Müller. Das ist die Antwort von der SuperTV. Brauchen wir gar nicht weiter zu sagen. Dass da 8 Monate zwischen den zwei Tests lagen, das wusste ich selber auch nicht. Sehr interessant. Und ich glaube, damit habe ich die dann schon ganz schön überrascht. Ja, das war der Podcast oder der Podcasten für heute. Den kommenden Podcast gibt es demnächst. Alle Infos dazu unter www.silfmedia.de/blog. Und ich freue mich, dass ihr euch die Zeit genommen habt, diesen Podcast anzuhören. Weitere Briefe also demnächst. Ich hoffe, ihr seid wieder mit dabei. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Macht keinen Unsinn.